Sie werden als etwas Ungeheuerliches gefühlt und sind vom Autor nur mit Furcht und Zittern eingeführt. Bis in die Faktur hinein kann man verfolgen, wie behutsam er sie anfasst. Zögernd nur trennt er sich von jedem solchen Klang, einen jeglichen hält er fest, bis seine Ausdrucksvalleur ausgeschöpft sind. Er scheut sich, darüber souverän zu verfügen, sondern respektiert gleichsam die eigenen Funde. Nicht zuletzt daher stammt die unverwelkte Gewalt dieser Zartheit. Nun lässt sich gewiss die Kraft des zum ersten Mal nicht konservieren. Man muss ihrer sich entäußern, über sie hinausgehen, sobald jene Wirkungen sich einmal niedergeschlagen, verfestigt haben. Alles aber hängt davon ab, ob dann solche Akkorde tatsächlich aus dem Bann ihrer Vereinzelung sich lösen und zu großen Totalitäten zusammenschießen, in denen sie sich behaupten, oder ob sie ihres Eigenwesens sich begeben, ob sie manipuliert werden, als hätten sie nichts zu bedeuten. In der Nivellierung und Neutralisierung des Materials wird das Altern der neuen Musik greifbar, die Unverbindlichkeit eines Radikalismus, der nichts mehr kostet. Nichts mehr kostet im doppelten Sinn, weder seelisch, denn mit der Scheu vor solchen Akkorden und dem Glück an ihnen ist auch ihre Substanz, ihre Ausdruckskraft, ihre Beziehung aufs Subjekt dahin. Noch real, denn es regt sich über die heute auf allen Musikfesten ausgestellte Zwölftontechnik so wenig mehr jemand auf wie über die abstrakte Malerei. Man toleriert sie als Privatbeschäftigung von Spezialisten, die da auf eine nicht ganz durchsichtige Weise für die Kultur notwendig sein soll und überlässt sie den Experten, wird aber selber gar nicht angefochten, erkennt sich nicht darin wieder, spürt keinen verbindlichen Anspruch auf Wahrheit. Von der Zwölftontechnik aber ist als ihre Antithese jene Sprengkraft des musikalisch Einzelnen nicht wegzudenken, die in Weberns früheren Werken heute noch lebt. Zwölftontechnik ist die unerbittliche Klammer, die zusammenhält, was nicht minder stark auseinander möchte. Wird sie verwandt, ohne an solchen Gegenkräften sich zu erproben, wird organisiert, wo es nichts Widerstrebendes zu Organisierendes gibt, so verschwendet sie die Mühe. Es spricht das Urteil über zahllose gegenwärtige Zwölftonkompositionen, dass in ihnen relativ simple musikalische Ereignisse in relativ simplem musikalischen Zusammenhang stehen, den zu stiften es der Reihen gar nicht mehr bedürfte. Sie wird zu dem, was man in der Mathematik Überbestimmung nennt, einem Fehler. Bei den Intransigenten jedoch, die womöglich an Konsequenz über Schönberg hinausgehen möchten, stößt man auf eine höchst sonderbare Verbindung von Sektierertum und Akademismus. Es fällt ja nicht schwer, an den großen Exponenten der neuen Musik, auch an Schönberg selber, traditionelle Momente zu entdecken. Vor allem solche musiksprachlicher Art, also des Ausdruckscharakters und der inneren Zusammensetzung der Musik im Gegensatz zu dem völlig ungepflügten musikalischen Material. Grob sinnfällig ist das an Schönbergs jüngst in Hamburg konzertmäßig uraufgeführtem Opernfragment »Moses und Aaron«. Im Verhältnis zur Bühne, zum Text, zum Ausdruck, im gesamten Gestus folgt es treu dem überlieferten Stiltypus des Musikdramas, trotz aller rein musikalischen Innovationen. Verwandtes lässt sich aber auch an der eigentlich kompositorischen Verfahrungsweise Schönbergs bis ins Einzelne nachweisen. Themenbildung, Exposition, Übergang, Fortsetzung, Spannungs- und Auflösungsfelder und was dergleichen Begriffe mehr sein mögen, sind auch in seinen kühnsten Werken von den herkömmlichen, etwa denen von Brahms, kaum verschieden. Nun kann man sich komponieren anders, denn als bis ins kleinste sinnvolle Artikulation der verwandten musikalischen Mittel kaum vorstellen.